Neue Woche, neues Glück hier bei SRF Virus. Während der Sportsommer oder eher frühen Herbst uns mit einer guten Portion Vitamin D versorgt, kriegt Ampere ein weiteres Mal pünktlich wie ein Uhrwerk aus dem Kellerstudio und liefert auch in dieser Woche das Feineste, was elektronische Musik so zu bieten hat. Das mal mit etwas ganz Speziellem im Gepäck. In der 49. Folge von deinem persönlichen Stromstoß gibt es ausschließlich elektronische Musik aus der Schweiz, getreu im Motto «Warum immer dort schauen, wenn das Glück doch so nah liegt». Da das ganze Virusprogramm am Freitag den Fokus auf Musik aus der Heimat gelegt hat, bewegt das auch uns dazu, mit anzupacken. Darum liefern wir in dieser Show ausschließlich Delikatessen aus dem Nachbarsstudio. Das mal aber ganz ohne basslastiges Blabla von mir, sondern nur von Voice Messages von den Künstlern und Künstlerinnen begleitet, die in dieser Sendung ein Plätzchen bekommen haben. In der folgenden Stunde gibt es Qualitätsschall aus allen Ecken der Alpennation. Tagträum- und Ganfingermaterial aus der Ostschweiz, Basel, Zürich und Freiburg trifft auf Banger-Stuff, sowie Meditations-Soundtracks vom Bodensee und Bern. Obendrauf gibt es noch einige Köstlichkeiten jenseits vom Röstigraben, denn zusammen sind wir bekanntlich stärker. Natürlich gibt es wie immer alle Songs zum Selbersammeln in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show als Podcast überall, wo Virus Präsenz markiert. Big ups an all die super talentierten Artists, die in dieser Show ihre Tunes repräsenten. Ein grosser Shout geht natürlich noch aus an alle Kreativschaffenden, die dazu beitragen, dass elektronische Musik aus und in der Schweiz mit einem Fuß fest in der Zukunft bleibt. Egal ob die Gino, Romandie oder Deutschschweiz. Schiss auf Saint-Tropez und Business Techno. Wir stürzen jetzt kopfüber tief unter den Radar mit der 49. Episode von Ampere. Wie immer mit mir und Benny. Hier auf SRF Virus. Ampere. Ampere. Elektronisch. Elektronisch. Immer handpflückt. Was willst du? Willst du Gurkensalat? Willst du elektronische Musik? Willst du Ampere? Wir sind «Was willst du?», ein neues Label für elektronische Musik aus Zürich. Unser Fokus liegt auf Clubmusik von House und Techno über Breakbeats bis Ambient. Der Track «Astray», den ihr jetzt gerade hört, hat unser Freund Thomas Wood produziert. Willst du mehr hören? Dann geh auf unsere Bandcamp-Page waswatch.bandcamp.com. Was willst du? Im Ampere auf SRF Virus. Thank you. Ampere auf SRF Virus. Hoi zusammen, wir sind Okusho. Als nächstes kommt unser Produkt Chingo von der Futura 8000 Compilation, ein junges Independence-Label aus Zürich. Das neue Album kommt am 25. September, Kamalas Tanz. Performance und Release in der Roten Fabrik. Time is a construct of your mind. Ich bin Dandara und ihr hört meinen Track «The Joy That I Feel». Der Tune ist anfangs dieses Jahr auf der gleichnamigen EP auf dem Berliner Label Kamai Records released worden. Neben organischen Perkussionen und einer fiesen Acid-Bassline habe ich ein Interview mit dem Bobby McFerrin gesamplet, wo ein Track seine Identität gibt. Er beschreibt perfekt, was Musik für mich bedeutet, nämlich das Gefühl von Freude beim kreativen Prozess. artists want to be told that, you know, they want people to be moved. You'll leave differently. You know, if you came in mad, you'll leave. De Blizzard Audio Club. Hey, das ist der Etienne vom Blizzard Audio Club und der nächste Track ist Sun, Sand und Metal von Pavel. Pavel, das ist mein Alias und das ist die erste Single von meinem Album Busy Being Broken, das letztes Jahr rausgekommen ist. C'est un morceau qui représente un antagonisme. Das Stück verkörpert für mich einen Antagonismus. Der Titel ist eine Anspielung auf das Lied von Serge Gainsbourg, Sea, Sex and Sun, wo das gute Leben beschreibt. J'ai voulu placer le mot metal là-dedans pour signifier. Ich habe mit Metal wollen das Bild ein bisschen aufreissen und die Idee von einem sonnigen Tag am Strand mit allen wüsten Sachen vom Leben kontrastieren. Damit will ich sagen, das richtige Setting allein macht noch kein perfektes Leben. Man legt Aufmerksamkeit oft auf das, was man gerne zeigen will, aufs Oberflächliche. Ich bin super happy mit dem Track, besonders mit den fetten Synths. Es hat ein bisschen Italo-Disco drin und funktioniert super im Elektronika-Kontext. Es gibt dazu auch einen super geilen Clip von meinem Freund Julien Ledermann. Gehen Sie auf unserem Blizzard Audio Club YouTube-Channel abchecken. Ampère. Vibes extraordinaire. Yo people, das ist Paco Palace. Ihr hört Sword von der neuesten EP Surface. Sie ist seit einem Monat draussen. Auf allen Online-Plattformen und auf Vinyl. Hört 3. In 3 bis 4 Wochen gibt es einen neuen Release. Folgt mir auf Social Media. Dort gibt es alle Einzelheiten dazu. Und immer wieder Geschenke für euch. Schickt mir auch eure Fragen und Kommentare. Ich tue sie sehr gerne beantworten. Danke vielmals für euren Support. Bleibt gesund. Peace. Hey. Elektronische Musik, immer gegen den Strom. Salut, da ist Shadow 12 Kollektiv. Wir sind neun junge St. Galler, die alle gerne Musik machen und zusammen auflegen. Und von der Stilrichtung her ist bei uns eigentlich von 90 bpm Pop bis zu hässigem 150 bpm Techno alles dabei. Hauptsache, es macht einfach Spass. Der Track, den ihr hören werdet, ist von unserer neuen EP New Territory. Und das soll eigentlich den Vibe überbringen, den wir einmal haben, wenn wir zusammen Party machen, im Ausgang sind, Spass haben miteinander. Und ja, wir hoffen, der Vibe kommt auch so rüber. We'll be right back. Nina, Solanina. Just me and my gang, the Sovinino, the Sovinino. Just me and my gang, the Solanino, the Solanino. Just me and my gang, the Sovinino, the Sovinino. Da ist Anissa, a.k.a. Amidala aus Zürich. Und ihr hört jetzt meinen Track «Emo 2014», wo der Sommer auf dem Label «Subject of Restrictions» rausgekommen ist. Wenn euch der Track gefällt, die Compilation allgemein, geht auf Bandcamp und unterstützt uns. Tschüss! We'll be right back. Yes. Ich bin der Simster aus Bern. Und als nächstes hört ihr «A Last Puff». Der Song ist im Dezember 2019 auf Rest Records rausgekommen, ebenfalls als Label aus Bern. Ich denke, es ist sehr ein persönlicher Track, der ausnahmsweise ein Tempo von 140 hat. Ein grosses Merci an die Ampere und SRF Virus Crew. Boom! Jojo zusammen, ihr hört gerade Sounds vom Label Strecke. Wir kommen aus Freiburg und sind seit 2016 mit elektronischer Musik beschäftigt. Big Up zu 2,7, Thomas Camille, Two and the Red, Yatoni, Karim, Gaspar und der ganze Freiburg Gang. E und A Rüger ist ein Projekt, das von zwei Mitgliedern des Labels geführt wird. Und der Track wurde im vergangenen Februar auf dem Label eines unserer Kollegen veröffentlicht. Also Big Up, Blizzard Audio Club. Ihr hört gerade Eisberg von E&A Rüger. Hardcore Continuum ist unsere 11. Release auf dem Label und es besteht aus 7 Remixes von der originalen Track von Septentrio. Der Remix von Ivory and Ivy ist meiner Meinung nach einer der besten Tracks, die er gemacht hat und ich lasse es euch gerade hören. Signal ist eine unserer Lieblingsreleases auf dem Label. Das Titelbild ist ein Foto, das bei einer unserer Events aufgenommen wurde, als eines der Mitglieder des Labels sich in die Hand geschnitten hat. Und der Softy hat das nicht so gern gehabt, also wir haben ein bisschen diskutieren, aber trotzdem haben wir das beschlossen, dass wir das Foto als Cover nehmen und ich denke, das ist eine von den geilsten Covern, die wir haben auf dem Label. SRF News. Hallo zusammen, hier ist Bilja Winniwisser und ihr hört jetzt «Ghost», ein Stück von meiner neuen EP, die auf Spa Recordings rausgekommen ist. Den Rest findet ihr auch noch auf Bandcamp oder Spotify. Ja, habt Sorge und bleibt gesund. Hallo zusammen, ich bin der Pascal, a.k.a. Ground. Der Tune Regain, den ihr jetzt gerade hören werdet, ist ein perfektes Beispiel dafür, für einen Tune, den ich quasi selber geschrieben hat. Also Synthline, Drums aber drauf, boom, fertig. Das sind meiner Meinung nach die besten Tunes und auch die effektivsten auf dem Dancefloor. So, ja, viel Spass. SRF-Virus. Ciao zusammen, mein Name ist Aria Dope. Ich habe sehr Freude, wie ich hier gespielt. Ich darf euch den Track Chrome von mir präsentieren. Das ist von meinem neuen Album Superlunary, wo der Frühling rausgekommen ist. Ein Spacey-Album, ein bisschen Ambient-Beats. Ich habe sehr Freude daran und ich hoffe, ihr auch. Genießt es. Ciao zusammen. Amami and Hallo Virus, wir sind Amami und was gibt es bezüglich You Say Me zu sagen? You Say Me ist für unsere erste EP Giant entstanden, schlussendlich aber nicht ausgewählt worden, da es nicht genug Bounce gehabt hat. The album which was because it was not enough bouncy, but we love this tune because always that we played. Aber wir lieben diesen Tune, denn wenn immer wir den Track live spielen, sehen wir die Crowd lächeln. Es ist immer ein nice Vibe mit diesem Tune. It's a strange tune, it's a kind of rhythm from Cabo Verde. Es ist ein komischer Track mit einem kapverdischen Rhythmus, wo wir unseren eigenen Vibe verpasst haben. Der Track ist ein strange Mix, unter anderem aus African Disco, Dancehall und einer Ballade. Eigentlich ist es mehr wie ein Liebeslied. Wir hoffen, es gefällt euch. Peace and love. Hope you enjoy it. Hope you love it. Thanks to you. Peace and love. Yes, Yes. Eine knappe Stunde heimatliches Qualitätsmaterial liegt hinter uns. Leider geht aber auch die beste Zeit irgendwann einmal vorbei. Wir befinden uns bereits am Ende dieser Spezialausgabe von Ampere. Hoffentlich ist der Fall jetzt klar, dass die Schweiz mehr kann als Schocke und Skifahren und dass in dieser Show die ein oder andere Horizonterweiterung dabei war. Nochmal ein grosses Dankeschön an alle Artists, die sich hier zu Wort gemeldet haben. Der Luftkuss ist bereits auf dem Weg. Support your local artist, Label oder Club, kauft Musik auf Bandcamp, gönnt euch das Merch, sharet Zeug, die ihr mögt und leistet somit euren Beitrag, dass die Kulturszene so vielfältig bleibt, wie sie ist. Auch wenn ich schon 1 Million Mal gesagt habe, gibt es weiterhin alle Tracks aus der aktuellen Ampere-Episode in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show zum Rekapitulieren auf dem Podcast-Portal deines Vertrauens. Dein wöchentlicher Stromstoß wird auch ohne Spezialanlass immer eine gute Portion elektronische Musik aus der Heimat featuren. So natürlich auch nächste Woche, wenn wir uns zu der 50. Episode wiederhören. Big Ups sind dabei gewesen, ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Hallo zusammen, hier ist Nast. Hallo zusammen, hier ist Nast. Ihr hört SRF Virus. Der nächste Song ist ein Track von mir namens Concentrate Making the Whole One, Not Easy Mix, von meinem Tape, das diesen Februar auf Big Science released worden ist, einem französischen Label, das ich zusammen mit dem Warzu feiere. Fun fact, the track was called like that because it was a hell of a ride for finishing it. Fun fact, the track heisst so, weil es ein bisschen eine aufregende Sache war, den Track zu beenden. Big up Mr. Call Me Snoop für die Hilfe. Viel Spass und merci. Thank you.